was geht ab, yo? Ich werfe mit Stein auf deine schwule Crew. Statt mit mir zu battlen, tanzt mit der kreisige Hula Hoop. Also Fresse, Nigga, dein Gesicht ist ganz schön eklig. Wenn du vom Exen ficken redest, dann meinst du deinen Fetisch. Du hast eine neue Art zu rappen, nennt sich diese etwas schwul sein. Mein Rap ist stumpf wie ein Schlag gegen deinen Kopf mit dem Stuhlbein. Step in die Cypher und da bist du allein, denn ich bin Internet-Rapper, Bitch, und das seit Tag 1. Du bist innovativ, dein Name ist Buchstabe zu Buchstabe. Nach einem Battle mit mir stehst du Spaß in einer Blutlache. Doch nicht, weil ich dich verletzt habe. Nein, du hast nur deine Tage. Fotze, ich bin tight. Zeig mir, wie du Hip-Hop lebst. Ich geh chillen auf dem Splash. Du blasen in der Diskothek. Was, OG? Du sagst, du beschützt deine Hut. Ja, doch ich ramme die Huren so ein Messer in dein Brustkorb. Step ans Mic, Nutte, und ich dislike deine Lieder. Ich mach dopen Rap und du Spaß, die läufst auf Viva. Du feierst Kollega, denn er hat richtig gute Reime. Pumpst du Tupac wie eine Fotze, breche ich dir deine Beine. Step ans Mic, Nutte, und ich dislike deine Lieder. Ich mach dopen Rap und du Spaß, die läufst auf Viva. Du feierst Kollega, denn er hat richtig gute Reime. Pumpst du Tupac wie eine Fotze, breche ich dir deine Beine.